weitere Sondermeldung des fahrtlosen Dienstes. Der König von Belgien hat, um dem weiteren Blutvergießen und der völlig zwecklosen Zerstörung seines Landes Einhalt zu gebieten, seinen Entschluss, die Waffen zu strecken, entgegen dem Wunsch der Mehrheit seines Ministeriums gefasst. Da der König der Belgier für sich persönlich keinen Wunsch geäußert hat, wird ihm bis zur Festlegung seines endgültigen Wohnsitzes zunächst ein belgisches Schloss zum Aufenthalt angewiesen. Die deutschen Armeen werden nunmehr mit erhöhter Kraft die Vernichtung der Hauptschuldigen anstreben. Das Schicksal der französischen Armeen in Französisch-Flandern ist besiegelt. Die englische Armee, die im Raum Dixmuyden, Armentières, Bailleul, Berges, westlich Dünkirchen zusammengedrängt ist, geht durch unseren konzentrischen Angriff ebenfalls ihrer Vernichtung entgegen.